Zweimal geht bei all diesen Sorgen Arnulf nach Italien. Hier sieht es arg aus. Gegen die Sarazenengefahr hat sich der Herzog Wido von Spoleto dem Papste nützlich gemacht, da Karl der Dicke auch hier versagte. Der Beschützer wird aber bald lästig und der Papst ruft den Markgrafen Berengar von Friaul zu Hilfe. Wido jedoch bleibt siegreich, macht sich zum König von Italien und zwingt den Papst, ihn 892 zum Kaiser zu krönen, kurz darauf auch seinen Sohn Lambert. Der Papst will den spoletanischen Zwingherrn weghaben. Hinter Berengar, der rachedürstend Arnulf nach Italien ruft, ist gewiss wohlwollend die Kurie gestanden. Der ostfränkische König sendet erst seinen unehelichen Sohn Zwentibold nach Italien, 894 kommt er selbst. Er erobert Mailand und Pavia, aber sein Heer weigert sich, weiter nach dem Süden vorzustoßen. So muss er umkehren. Jedoch bald erscheint er wieder, nachdem er sich eben auf dem Reichstage von Trimur 895 für die Nachfolge seines jungen Sohnes Ludwig die Hilfe der fränkischen Kirche verschafft hat. Nun will er sich die Kaiserkrone holen, um seinem Söhnchen leichter die fränkische zu verschaffen. Aber er muss den Papst erst aus der Hand seines spoletanischen Drängers heraushauen, ehe jener ihn 896 krönen kann. Auf dem Zuge nach Spoleto ereilt den Kaiser die Erbkrankheit seines Hauses, die auch den Vater einst auf italienischem Siegeszuge wehrlos gemacht hat. Mit soldatischer Schärfe die Lage erfassend, kehrt er vom Tode gezeichnete Mann nach Deutschland zurück. Als Stellvertreter lässt er Zwentibold in Italien, der sich aber gegen Lambert nicht behaupten kann, sodass das unglückselige Land fortan dem Kampf zwischen dem Spoletaner und dem von Friaul gehört. Arnulf aber wird, hilflos in Regensburg sitzend, 899 vom Tod ereilt. Unter seinem erst sechsjährigen Sohn Ludwig dem Kinde von 900 bis 911 beginnt das Reich sich aufzulösen. Der herrschsüchtige Erzbischof Hatto von Mainz führt für den Unmündigen die Regierung. Aber die Macht reicht nicht weit, obwohl es gelingt, Zwentibold abzuwehren, der die Krone an sich reißen möchte. Überall in den deutschen Ländern kommen jetzt heimische Geschlechter auf, die sich bald die herzogliche Gewalt errungen haben. Die deutschen Stammesherzogtümer entstehen. In dem mächtig erstarkten Sachsen sind es die Ludolfinger unter Otto dem Erlauchten. In Bayern ist es der mächtige Markgraf Luitpold, in Schwaben Graf Burchard, nach ihm Berthold und Echanger. In Franken streiten die Familien der Konradiner und Babenberger um die Macht. Inmitten dieses drängenden neuen Lebens, das sich brutal Bahn bricht, steht das schwache, fast schon versinkende Königtum des letzten Karolingers, der nie ein Mann werden soll. In Franken entspinnt sich ein harter Kampf zwischen den beiden feindlichen Häusern. Die unter Ludwig so mächtige Kirche greift im Bund mit der Regentschaft zugunsten der Konradiner ein und das ganze Haus der besiegten Babenberger ist 906 ausgetilgt worden. Nun aber pocht auch die Magyarengefahr an das schlecht verschlossene Tor des Reiches. Die wieder schnell einherflutenden Reiter dringen im Jahr 900, gleichsam erkundend, bis Traun vor. Kurz darauf zerbrechen sie das Großmährische Reich und im Jahr 906 reiten sie bis nach Sachsen. Ein Jahr darauf besiegen sie den bayerischen Heerbann, der sich zum Schutz der Ostmark bei Pressburg zum Kampfe gestellt hat. Markgraf Luitpold und die Blüte des bayerischen Adels fallen. Es ist eine der verhängnisvollsten Niederlagen unserer Geschichte. Das bajuwarische Siedlungsland in Ungarn wird seitdem, soweit es nicht der Vernichtung verfällt, in das bittere Los des Auslandsdeutschtums gestoßen. Nun bleiben die Magyaren die Geißel des deutschen Landes. 908 erobern sie Passau und verwüsten Schwaben, ein Jahr vorher haben sie neuerdings Sachsen heimgesucht. Der junge König Ludwig, der ihnen am Lech entgegentritt, erleidet 910 eine Niederlage. Er muss den Abzug der Mordbrenner durch einen Tribut erkaufen. Schon ein Jahr später stirbt der König, erst 18 Jahre alt, in Forchheim und das so lang schon sichere Haus der Karolinger ist mit ihm erloschen. Die Großen des Reiches treten zu einer Königswahl zusammen. Schon die Ungarngefahr zwingt sie, ein neues Oberhaupt zu wählen. Der greise Otto, der Erlauchte von Sachsen, lehnt ab. Nun fällt die Wahl, die in Forchheim erfolgt, auf den Franken Konrad, 911 bis 918. Gestützt durch verwandtschaftliche Beziehungen zu den Stammesherzögen hat er Aussicht, sich durchsetzen zu können. Bald aber versucht er unter dem Einfluss der Kirche zur Stärkung der Zentralgewalt die groß gewordenen Herzogtümer zu zerschlagen, was ihn in endlose Kämpfe verwickelt. Er weigert sich, Heinrich von Sachsen, der 912 auf seinen Vater Otto den Erlauchten folgt, in seinen thüringischen Lehen anzuerkennen. Aber die Sachsen bleiben siegreich, als es zum Schlagen kommt. In Bayern behauptet sich Arnulf der Böse, der Sohn des gefallenen Luitpold. In Schwaben wieder bedringen Berthold und Erchanger den Bischof Salomon von Konstanz und Erchanger nimmt den Titel eines Herzogs an. Eine Reichssynode lädt die beiden vor und der König lässt die törichterweise Erschienenen zum Tode verurteilen und hinrichten. Trotzdem aber kann er Schwaben nicht behaupten, da sich hier als neuer Herzog Burchard durchzusetzen vermag. So ist Sachsen gegen ihn, Bayern und Schwaben aufsässig, Lothringen aber an Frankreich verloren gegangen. Und die Ungarn plündern Jahr für Jahr das deutsche Land. Das Beste, das dieser König getan hat, tut er im Sterben. Im Jahre 918, schwer erkrankt, sendet er die Zeichen der Herrschaft, Lanze, Königsmantel, Schwert und Krone, durch seinen Bruder Eberhard an Herzog Heinrich von Sachsen, der im Leben sein erbittertster Gegner gewesen ist. Durch diesen Entschluss vollzieht sich die entscheidende Wendung von dem hinsiechenden, erschöpften Ostfränkischen Reich zum deutschen Reiche der Ludolfinger. Das karolingische Universalreich versinkt.